ihrer Stadt, da trifft sich oft die Welt, weil sie das, was sie verspricht, auch immer hält. Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder auch Winter, jeder, der sie mal besucht, kommt bald dahinter. Herz und Schnauze sitzen hier am rechten Fleck, darum winkt und ruft, er muss er wieder weg. Auf Wiedersehen, Berlin, du bleibst mir immer nah. Auf Wiedersehen, Berlin, bald bin ich wieder da. Auf Wiedersehen, Berlin, auf Wiedersehen, Berlin, du bleibst mir nah, wo ich auch immer bin. Auch wenn er das Licht der Welt hier nicht erblickt, ist ein jeder von der Hauptstadt neu entzückt. Selbst auf Reisen oder sonst in weiter Ferne, da erinnert er sich immer wieder gerne, dass sie sowas wie eine zweite Heimat ist. Und er sagt voll Hoffnung sich als Optimist. Auf Wiedersehen, Berlin, du bleibst mir immer nah. Auf Wiedersehen, Berlin, bald bin ich wieder da. Auf Wiedersehen, Berlin, auf Wiedersehen, Berlin, du bleibst mir nah, wo ich auch immer bin. Ja, auf Wiedersehen, Berlin, du bleibst mir immer nah. Auf Wiedersehen, Berlin, bald bin ich wieder da. Auf Wiedersehen, Berlin, auf Wiedersehen, Berlin, du bleibst mir nah, wo ich auch immer bin.